Zum Tag des leuchtenden Sterns gab es in mehreren Parteien, Organisationen und Institutionen von Russland Seminare über die Verdienste von Genossen Kim Jong-il. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in Russland teil. Die Redner unterstrichen, Genosse Kim Jong-il, großer Führer des koreanischen Volkes, sei der hervorragendste Mann in der Menschheitsgeschichte. Unter seiner Führung sei die DVJK auf ihrem Entwicklungsweg kräftig vorangeschritten und habe beim sozialistischen Aufbau große Erfolge erzielt.